Denn dieses Dingsda-Bumsda-Ding krieg ich einfach gar nicht hin. Jeder sieht es und versteht es, dass ich da ganz hilflos bin. Dieses Dingsda-Bumsda-Ding macht mich ganz und gar verrückt. Jeder weiß, dass ich's nicht bring bei diesem Dingsda-Bumsda-Ding. Dieses Dingsda-Bumsda-Ding krieg ich einfach gar nicht hin. Jeder sieht es und versteht es, dass ich da ganz hilflos bin. Reifen wechseln, das ist alles nichts für mich. Da hat jede Frau viel lieber Zeit zum Träumen, Zeit für sich. Deshalb haben wir